Kapitel 19. Die Sonne strahlte ihr ins Gesicht, als sie blinzelnd aufwachte. Sie erschreckte erst, weil sie nicht wusste, wo sie war. Sie hörte etwas und drehte ihren Kopf zur Seite. Da lag Rainer direkt vor ihr. Er war so dicht neben ihr, dass sie nirr die Lippen hätte spitzen müssen, um ihn zu küssen. Ihre Nasen berührten einander und sie spürte seine morgendliche Erektion an ihrem Bauch. Was hatte sie getan? Die Erkenntnis traf sie wie ein Hammerschlag. War sie den verrückt? Der Mann neben ihr hatte mit ihrer Mutter geschlafen. Nein, mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer Patentante. Erst war sie wütend. Dann fiel ihr ein, dass er ja nicht wusste, wer sie war. Seine Hand lag auf ihrem Po und sein anderer Arm unter ihrem Kopf. Sie versuchte, sich möglichst langsam von ihm zu lösen. Als sie aufstand und sich anzog, fürchtete sie kurz, er würde aufwachen. Er drehte sich und tastete etwas nach etwas. Vorsichtig schob sie ihr Kissen zu seiner Hand und er griff es und zog es in seine Arme. Dann schlief er weiter. Sie atmete erleichtert aus. Sie stellte fest, dass ihre Klamotten auf einem kleinen Sessel in der Ecke lagen. Sie nahm sie, zog sich Slip und BH an und schlich sich aus dem Zimmer. Im Gang zog sie sich die Schuhe, ihren Rock und Duellbluse an. Sie wusste nicht, wie sie herauskommen sollte. Rainer hatte sie getragen, als sie geschlafen hatte. Sie bemerkte durch ein Fenster, dass sie wohl im oberen Stock war. Sie ging also die Treppe, die gleich neben der Tür war, hinunter und merkte dann, dass sie anscheinend direkt vor der Haustür stand. Ein Schlüssel steckte im Schloss. Gerade als sie ihn drehte und die Tür öffnete, hörte sie Rainers Stimme, die seinen Namen rief. Sie zögerte, aber sie konnte nicht bleiben. Sie schloss die Tür hinter sich und ging zu ihrem Auto. Sie hörte eine Tür aufgehen und sah ängstlich zu der Haustür, aber sie war es nicht. Gerade als sie ihre Autotür öffnete und einsteigen wollte, hörte sie den ungläubigen Ausruf von Rainer. Sie sah sich um und merkte, dass er völlig nackt auf dem Balkon stand und sie entsetzt anstarrte. Sie zögerte. Er schrie, dass sie warten solle, bis er unten war. Er rannte zurück ins Haus, doch sie saß bereits im Auto und gerade als die Haustür aufging und er heraustrat, fuhr sie durch das offene Tor und war verschwunden. Sie hatte noch das entsetzte Gesicht im Kopf, als sie schon Kilometer entfernt war. Sie wusste selbst nicht, was sie machen sollte. Sie fuhr einige Stunden herum und als sie spürte, dass sie Hunger hatte, fuhr sie zu einem kleinen Imbissladen, in dem sie ein Marmeladenbrötchen und einen Kaffee bestellte. Sie brachte kaum einen Bissen hinunter, obwohl sie Hunger hatte. Sie dachte daran, was passiert war, und immer noch konnte sie fühlen, wie er in ihr war und sich bewegte. Sie hatte es gewollt und sie glücklich darüber. Aber wie sollte es weitergehen? Sie war gerade erst 18 geworden und studierte. Da fiel ihr ein, dass sie heute eigentlich einen Kurs gehabt hätte. Erschrocken starrte sie auf ihre Uhr. Es war 12 Uhr. Der Kurs musste sein, einer Stunde zu Ende sein. Seufzend schaute sie auf ihr halbes Brötchen. Eine alte Frau trat an ihren Tisch. »Kann ich Ihnen etwas anderes bringen?« Sie schaute auf. Die Frau lächelte sie freundlich an. »Bei Liebeskummer helfen meistens Pfannkuchen.« Sie sah sie an. Sah man es ihr etwa so deutlich an? Sie schüttelte den Kopf. »Entschuldigen Sie, wenn ich so aufdringlich bin, aber darf ich mich einen Moment zu Ihnen setzen?« Zögernd nickte sie. Sie rief etwas dem Mann an der Bar zu und setzte sich. »Es geht mich vielleicht nichts an, aber wen Sie wollen, können Sie gerne mit mir darüber reden. Auch das gehört zu diesem Job.« Sie sah sie an und die Frau lächelte aufmunternd. Zögernd begann sie zu erzählen. Sie erzählte ihr alles, angefangen bei ihrem Traum bis hin zu der vergangenen Nacht. Auch wen sie die Einzelheiten ausließ. Sie sagte auch das mit ihren Eltern und ihrer Patentante. Sagte aber dazu, dass er nicht wusste, wie sie zu den Menschen stand. Als sie fertig war, sah sie die ältere Frau an. »Ich denke, der junge Mann ist in sie wirklich verliebt.« Sie sah die Frau an. »Warum glauben Sie das?« Die Frau lachte und meinte. »Glauben Sie, dass Ihnen der Junge all das mit Ihren Eltern und dergleichen erzählt hatte, um Sie zu verletzen?« Sie schüttelte den Kopf langsam. Die Alte seufzte. Meiner Meinung nach ist dass der Junge wollte ehrlich sein. Anders als sie hat er eine Vergangenheit mit anderen. Sie kicherte. Allerdings glaube ich, wen er erfährt, wer diese Menschen für sie sind, wird ihn der Schurk wohl erstmal umbringen. Die Alte lächelte über ihre geschockte Miene. Das ist nur eine Redensart. Damit ist gemeint, dass er Panik bekommen will. Sie sah die Alte an. Was glauben Sie, dass ich machen soll? Die Frau überlegte. Schwer zu sagen. Ich denke, es würde zu ihm gehen. Ich würde zu ihm gehen und ihm alles erklären. Ich weiß aber auch, wie schwer sowas sein kann. Ich denke, auf sein Herz zu hören, ist diese Sache das Beste. Tina nickte. Der Mann am Tresen rief: Deine Pause ist zu Ende. Los! Tina sah sie an. Sie haben ihre Pause für mich geopfert. Die Frau lächelte. Wie schon gesagt, das gehört zum Job. Die Frau ließ sie alleine und Tina fühlte sie erleichtert. Sie war der Frau dankbar und als sie ging, gab sie ihr ein hohes Trinkgeld. Sie fuhr nach Hause, wo ihre Mutter sie anschauzte, wo sie gewesen war und dass sie doch zumindest hätte anrufen können. Sie hörte ihr kaum zu und ging an ihr vorbei in ihr Zimmer und schloss die Tür laut hinter sich. Im Lauf der folgenden Woche überlegte sie, wie und ob sie ihn wiedersehen konnte. Die gemeinsame Nacht und die Zeit mit ihm schenkten ihr in der Zeit Kraft. Johanna erzählte sie nichts davon, obwohl sie etwas zu ahnen schien. Sie bemerkte, dass ihr Vater wieder öfter zu Hause war. Anfangs wunderte sie sich darüber, weil er für gewöhnlich ja in seiner Wohnung war oder im Büro. Nach einer Weile merkte sie allerdings, dass sich ihre Eltern wieder besser zu verstehen schienen. Es gab allerdings auch Zeiten, in denen sie beide für einige Tage verschwanden und sie hatte die Befürchtung, zu wissen, wohin. Eines Abends, als sie ins Esszimmer gehen wollte, hörte sie Stimmen daraus und lauschte ihrem Gespräch. Rainer scheint es irgendwie nicht gut zu gehen. Sagte ihre Mutter gerade. Ihr Vater hörte sich komisch an. Ja, das Mädchen, in das er verliebt ist, scheint ihm viel zu bedeuten. Wer sie wohl ist? Es trat Schweigen ein. Jedenfalls scheint er sich langsam damit abzufinden, dass er sie wohl nicht wiedersehen wird. Tina schlug sich die Hand vor den Mund und spürte, wie ihr Tränen in die Augen stiegen. Wir sollten ihm erstmal Zeit geben, damit klarzukommen. Er hat ja im Moment andere Sachen im Kopf als. Ein Räuspern aus der und erbrach ihn. Johns Stimme sagte: Sollen wir das Abendessen jetzt auftragen? Ihre Mutter sagte ihm, dass sie anfangen können. Eine Tür war zu hören und Caroline sagte: Vielleicht sollten wir ihn mal zu uns einladen. Vielleicht bringt ihn das auf andere Gedanken. Du hast recht. Er ist im Moment nicht bereit zum Sex. Aber vielleicht kann ich eine normale Freundschaft für den Anfang auch ausreichen. Er ist ein guter Kerl und ich würde außerdem mit ihm was Geschäftliches aufziehen. Tina stand auf und rannte in ihr Zimmer. Er liebe sie und er hatte, seit sie ihn verlassen hatte, offenbar keinen Sex mehr mit ihren Eltern. Sie weinte in ihr Kissen, als ihr plötzlich aufging, dass wen er wirklich zu Besuch kommen würde, sie ihn wiedersehen würde. Und kurz darauf fiel ihr ein, dass wen es dazu kommen würde, er erfahren würde, wer sie wirklich war. Sie wusste nicht, wie sie es anstellen würde, aber sie durfte auf keinen Fall zu Hause sein, wenn er sie besuchte. Es klopfte an der Tür und Johns Stimme sagte, dass das Essen soweit sei. Sie antwortete, dass sie auf dem Weg sei, und als sie sicher war, dass er weg war, strand sie auf und Gin in das kleine Bad und wusch sich das Gesicht. Ihre Eltern durften nicht merken, dass sie geweint hatte. Als sie beim Essen saßen, sprachen ihre Eltern normal wie eh ineinander, und nach einer Weile fragte ihrem Utter sie etwas. Sie reagierte nicht. Tina, Sie sah auf. ich habe dich schon dreimal gerufen und dich was gefragt. Sie sah sie verwirrt an. Ist alles okay? Wenn es dir nicht schmeckt, kannst du auch etwas anderes haben. Sie schüttelte den Kopf und schob sich eine Gabel Kartoffelbrei in den Mund. Ihre Mutter schaute sie skeptisch an. Jedenfalls habe ich dich gefragt, welche Pläne du für das kommende Wochenende hast. Sie überlegte. Eigentlich stand nichts Besonderes an. Ich glaube nichts, warum? Ihre Mutter strahlte. Weil wir vorhaben, am Wochenende jemanden zu uns einzuladen. Wirklich? Wen? Sie hörte kaum zu, so tief war sie in Gedanken versunken. Sie überlegte, wie sie es verhindern konnte, dass er herausfand, als I seinen Namen hörte. Sie sah auf. Was? Ihre Mutter sah sie besorgt an. Ist wirklich alles in Ordnung? So nachdenklich ist komisch bei dir. Besonders, wen man mit dir redet. Mischte sich ihr Vater ein. Pass auf, was deine Mutter dir zu sagen hat. Sie nickte und konzentrierte sich auf ihre Mutter, auch wen es ihr schwer fiel. Also nochmal. Wir wollen einen Mann zu uns einladen, den dein Vater und ich vor einiger Zeit kennengelernt haben. Sie erstarrte. Erstarrte. Der Mann heißt Rainer. Er ist Schriftsteller. Verdammt, sie hätte gleich aufpassen sollen. Wann wollt ihr ihn einladen? Ihre Mutter schüttelte den Kopf. Was ist denn heute mit dir los? Am Wochenende? Mist, sie hatte schon zugegeben, dass sie nichts anderes vorhatte. Wie kam sie nun aus der Sache raus? Sie überlegte. Ich werde mal schauen, ob ich was vorhabe und euch später Bescheid geben. Ihre Eltern sahen sie an. Sagtest du nicht, dass du nichts vorhast? Meinte ihr Vater. Nein, ich sagte, ich glaube, dass nichts geplant ist. Ich glaube aber, dass die nächsten Wochen etwas in meinem Kalender steht. Ihre Eltern sahen sich an. Dann aßen sie schweigend weiter. Als sie fertig waren, sagte ihre Mutter: Geh bitte gleich mal und schau nach, damit wir planen können. Genervt stand sie auf und verschwand in ihrem Zimmer. Sie brauchte nicht nachsehen. Sie wusste, dass es keine Termine hatte. Sie sah in ihren Geldbeutel. Sie hatte noch 100 Euro einstecken. Sie wusste, dass auf ihrem Konto noch etwa 3.000 waren. Sie nahm ihren Kalender und strich mit einem Stift das Wochenende in 2 Wochen an. Dann nahm sie einen anderen und strich es durch und strich das kommende Wochenende an. Sie nahm ihn und ging zu den Eltern ins Esszimmer zurück. Es stand ein Deser für jeden vor ihnen und ihre Eltern hatten schon angefangen. Sie legte den Kalender neben sich auf den Tisch und nahm ihren Löffel. Es war ein Ausflug mit ein paar Freunden für das nächste Wochenende geplant. Allerdings hatte Lina es auf diese Woche verschoben, weil sie das Wochenende darauf auf ihre kleine Schwester aufpassen musste. Ihre Mutter sah ihren Vater an. Ist es für die Uni? Nicht direkt, wir wollen nach Österreich, um da ein wenig über die dortige Kultur zu erfahren für das kommende Semester. Ihr Vater schon sein leeres Schälchen von sich weg. Also ist es ein privater Ausflug, bei dem ihr gleich etwas für die Uni mitmachen wollt? Sie nickte. Er sah Caroline an. Ich habe eine super Idee. Wie wäre es, wenn wir mit Rainer dahin fahren würden? Sagte er nicht, dass er mal nach Österreich wollte? Die Kosten können wir ja übernehmen. Caroline lächelte. Verdammt, das lief nicht wie geplant. Ihre Mutter sah sie an. Ich fürchte, Tina hat gehofft, ein paar Tage von uns wegzukommen. Ihr Vater sah sie verwirrt an. Verstehst du nicht? Jetzt, wo sie ihren Führerschein hat und 18 ist, hat sie keine Lust mit uns ein langweiliges Wochenende zu verbringen. Ihr Vater sah sie überrascht an. Stimmt das? Das war zwar nicht der Grund, aber sie nickte. Puh, würde sie etwa davonkommen? Caroline sah Carsten an. Ich finde die Idee gut, dass wir mit ihm wegfahren, aber vielleicht wohin, wo es wärmer ist. Wir waren dieses Jahr noch nicht im Urlaub. Was hältst du davon, wenn wir ein Wochenende nach Mallorca fliegen? Mallorca. Carsten lächelte. Wie du willst. Ich werde gleich schauen, ob wir einen Flug bekommen und du fragst Rainer, ob er kann. Bis Freitag sind es ja nur noch 4 Tage. Sie nickte. Aber buch erstmal nur einen einfachen. Vielleicht gefällt es ihm und wir bleiben doch länger. Gute Idee. Tina war unglücklich. Sie wäre gerne mitgeflogen, aber sie hätte Rainer lieber ihren Eltern als ihren Freund vorstellen wollen. Ob sie ihn auch so freundlich aufnehmen würden, wie sie ihn als ihren Freund kennengelernt hatten?